Eine Delegation der Vereinigung der Parteien Russlands und der GUS-Staaten unter Leitung von Kasbek Taisayev, dem Leiter der Parlamentariergruppe für Russland DVK Freundschaft in der Staatsduma Russlands und Sekretär des ZK der KP der Russischen Föderation, legte am 27. März an den Bronzestatuen von Kim Il-sung und Kim Jong-il auf dem Hügel Mansudae Blumensträuße nieder und verneigte sich davor. Die Delegation traf an diesem Tag in Pyongyang ein.